allein, hab oft an dich gedacht. In meinen Träumen küsste ich dich wohl tausendfach. Manchmal gehst du vorbei an meine Tür. Hallo, suchst du vielleicht nach mir? Ich sehe es in deinen Augen und an deinem Lächeln auch. Du bist alles, was ich wollte. Breite dir die Arme aus, weil du weißt, was nun zu sagen und zu tun ist jetzt für dich. Und ich möchte dir so gern sagen, ich liebe dich. Seh mich nach Sonnenglanz in deinem. Ich mag, manchmal fühle ich das Herz mir übergehen. Hallo, gib es dir jetzt zu verstehen, und ich frag mich, wo du bist, auch was du machst, frag ich mich, fühlst du manchmal dich alleine? Wer liebt ein anderer dich? Wie kann ich dein Herz gewinnen? Fand noch keinen Tipp für mich. Lass mich mit dem Satz beginnen. Ich liebe dich. Nach mir und ich frag mich, wo du bist. Auch was du machst, frag ich mich. Fühlst du manchmal dich alleine oder liebt ein anderer dich? Wie kann ich dein Herz gewinnen? Fand noch keinen Tipp für mich. Lass mich mit dem Satz beginnen.